Ein weiteres Beispiel ist die wachsende Armut und die Ausgrenzung indigener Bevölkerungsgruppen. Diese stehen vor der schwierigen Wahl zwischen Isolation oder der Einbindung in neue Siedlungsformen, Lohnarbeit und politische und gesellschaftliche Strukturen. Die mit Rasse begründeten Verwerfungslinien und Traumata, die durch die hier und in Kapitel 10 beschriebenen historischen Prozesse verursacht wurden, entfalteten im 20. Jahrhundert auch an den Küsten Europas und Nordamerikas ihre Wirkung. Systemischer Rassismus, Rassentrennung, Diskriminierung und Gewalt, mit denen sich Black People und People of Color in den Vereinigten Staaten von Amerika auseinandersetzen müssen, sind ein langlebiges Erbe des Menschenhandels zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert. Zusammen mit den rassistischen Ideologien in ihrem Umfeld führten sie zu nachhaltigen Verletzungen, die in den 1950er und 1960er Jahren im Aufstieg der Bürgerrechtsbewegung ihren Ausdruck fanden. In Großbritannien wurden Einwanderer, die aus den tropischen Kolonien in der Karibik ins Land kamen und Arbeit suchten, seit den 1940er Jahren bei der Wohnungssuche diskriminiert. Sie bekamen es, ebenso wie Einwanderer aus den asiatischen und afrikanischen Staaten des Commonwealth, mit Racial Profiling, polizeilichen Überprüfungen allein aufgrund rassistisch definierter Merkmale, Diskriminierung und Armut zu tun. Die Folge war, dass sie von Leuten, die an eine Überlegenheit der Weißen glauben, White Supremacists, ermordet wurden, in prekären Verhältnissen lebten und Unruhen zum Opfer fielen. So 1919 in Broomie Law in Glasgow und 1985 im Londoner Stadtteil Brixton. Mit ähnlichen Problemen hatten Black People und People of Color in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch im Nordwesten Europas und im Mittelmeerraum zu kämpfen. Und sie kämpfen immer noch. Im 20. Jahrhundert reifte aber auch die Erkenntnis, dass das Dilemma der tropischen Wälder nicht nur ein regionales, sondern ein globales Problem ist. Die verheerende Vernichtung tropischer Wälder und der Verlust der Artenvielfalt wurden rund um die Welt zu Symbolen der Umweltbewegung, und viele Ökologen lenkten die Aufmerksamkeit auf den unverhältnismäßig großen Verlust an biologischer Vielfalt, den das Verschwinden solcher Lebensräume zur Folge hätte. Aber wie wir schon in den Kapiteln 1 und 2 im Zusammenhang mit den ersten Pflanzen und Wäldern erfahren haben, die auf der Erde Wurzeln schlugen, sind tropische Wälder nicht nur wegen ihres erstaunlich großen Inventars an Pflanzen und Tierarten von globaler Bedeutung. Was dort erwähnt wurde, werden wir im nächsten Kapitel genauer betrachten. Sie spielen im lokalen, kontinentalen und globalen Maßstab auch eine entscheidende Rolle für die Regulation der Niederschläge, für die Grundwasserströme, für die Bildung und Stabilität des Bodens sowie für den Gasaustausch mit der Atmosphäre. In den Kapiteln 13 und 14 werden wir der Frage nachgehen, ob europäische und nordamerikanische Staaten und ihre Bürger anzuerkennen bereit sind, dass ihr Umgang mit und ihre Einstellung zu den Tropen während der Kolonialzeit für die heutigen Naturschutzprobleme verantwortlich sind und ob sie bereit sind, daran etwas zu ändern. In jedem Fall hatte die Ausbeutung der tropischen Wälder, die sich durch das gesamte 20. und bis ins 21. Jahrhundert hinzog, nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben der Menschen in den Tropen, sondern zunehmend auch auf unser aller Klima und Atmosphäre. Wenn wir herausfinden, wann und wie dieser Prozess begonnen hat, können wir daraus unter Umständen wichtige Lehren ziehen, wenn wir heute mit unseren selbstgemachten Umweltproblemen zurechtkommen wollen. Zu diesem Zweck müssen wir uns mit dem Konzept des Anthropozäns anfreunden, mit der Vorstellung von einem Zeitalter, in dem die Menschen begannen, einen beherrschenden Einfluss auf die Systeme der Erde auszuüben.